Tages hier, da, mein lieber Herr Gesangsverein, herzlich willkommen bei Wetten, das und ja, mein lieber, jetzt machen wir hier unsere Trickfilme und unsere Kindersendungen. Ja, da ist Naomi Campbell, die ist ja auch da, das ist ja wunderbar und jetzt fasse ich ihr hier, ja, mein lieber, ans Knie. Das war meine Thomas Gottschalk-Imitation, die ist nicht besonders gut. Herzlich willkommen bei der ersten Kinderstunde, dem Retro-Kinderserien-Podcast von Nerd mit dem Untertitel, der uns auch nicht so gut gefällt, aber das ist das jetzt einfach. Mein Name ist der Steffen und bei mir ist auch noch der Tobi, hallo. Hallo, ich bin der Tobi. Ja, haben wir das auch geklärt? Ja, das haben wir geklärt. Ich weiß nicht, sollen wir darauf eingehen, dass wir diese Sendung zum zweiten Mal aufnehmen? Was du damit jetzt gemacht hast? Ja, nein, ich wollte es nur vorher mit dir absprechen, bevor wir das... Nein, wir reden da nicht drüber, ne? Das ist doof. Es gab einen technischen Fuck-up und wir nehmen diese Sendung gerade zum zweiten Mal auf. Und der Schulzeit. Was denn? Warum erzählst du das, wenn wir es rausschneiden wollen? Dann erzähle ich halt nicht, dass wir die Sendung wegen eines technischen Problems zum zweiten Mal aufzeichnen. Ist ja in Ordnung. Das ist gut, dass du nicht erwähnst, dass wir das wegen einem technischen Faktor nochmal aufnehmen müssen. Ne, weil, ich meine, da könnte man jetzt breit und lang drüber diskutieren, warum wir das jetzt zum zweiten Mal aufnehmen. Ja, aber ich habe dir verziehen. Deswegen bin ich so gerne mit dir befreundet. Und weil du mir noch 10 Euro schuldest. Hä? Das hatte ich für ein Gerücht. Ja, ist es auch. ist es auch. Wir gucken uns hier die Kinderserien unserer Kindheit an und haben in der letzten Sendung Jahreszahlen gezogen. Und aus diesem Jahr besprechen wir dann heute entsprechend diese Kinderserie. Aber vorher möchte ich, du möchtest das nicht, ne? Ich möchte das auch, aber ich möchte, dass du das machst. Das ist aber nett. Noch ein bisschen Feedback vorlesen, was wir bekommen haben zur letzten Sendung. Nämlich vom Virtual Native. Der hat uns bei Twitter geschrieben, wie zu erwarten war, trifft euer neues Konzept genau meinen Geschmack, war aber bei RTL 2 enttäuscht, weil es vor der Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und so weiter Phase viel relevanter war. Starkes 90er, 90s Programm, meint er da wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, willst du noch was zu sagen? Ja. 90er Jahren? Ich habe die Phase halt, die er anspricht, dann wirklich nicht mitbekommen. Ich kann dann auch nur meine Erfahrungen wiedergeben, weil darum geht's in diesem Podcast natürlich auch. Na klar. Dass wir über unsere Erfahrungen reden. Aber wir wollen auch bewirken, dass die Leute und unsere Zuhörer, dass die ja auch in Erinnerung schwelgen und dann über die Erinnerungen reden. Vielleicht auch dann wirklich der nette Herr auch darüber twittert. Herr Native. Vorname Virtual. Ja, Herr Native. Du bist keine Ahnung von Twitter. Doch. Ein Vögelchen hat mir davon erzählt. Bei mir ist es sehr ähnlich. Ich habe in den 90er Jahren eigentlich so gut wie gar kein Fernsehen geguckt und wenn überhaupt Nickelodeon. Und halt eben RTL 2 habe ich natürlich auch in dieser 90er-Jahre-Phase eben entsprechend mitbekommen. Ich weiß, was da gelaufen ist. Da lief auch nachmittags mal der Hulk oder irgendwie sowas. Ne, alles gar kein Problem. Aber wirklich ernsthaft den Sender geguckt habe ich eben erst mit dieser Anime-Phase dann auch wirklich, dass ich mich damit wirklich identifizieren konnte. Also wahrgenommen haben wir das schon, aber im Grunde genommen, wir hätten darauf eingehen können, aber dann wäre die Sendung wahrscheinlich noch dreimal so lang gewesen. Und ab dem Punkt konnte Tobi ja auch erst einsteigen in die Diskussion. Und dementsprechend haben wir das an der Stelle einfach auch mal ein bisschen verkürzt. Ja, ich habe das so Ende der, ja, so Anfang der 2000er Jahre habe ich das erst wirklich wahrgenommen mit der RTL 2. Genau. Ja. Gut, aber wie gesagt, darum geht's ja, wie du auch schon sagtest in dem Podcast eben, dass die Hörer hier also auch wirklich dann Bescheid sagen, so wie so eine Serie, wie so ein Franchise, was wir hier besprechen, dann eben auch entsprechend wahrgenommen haben, dass ihr uns also auch dann praktisch sagt, wie ihr das Fernsehen wahrgenommen habt und wegen meiner auch gerne gegen uns in Opposition geht und dann vielleicht auch mal sagt, nee, die Sendung fandet ihr vielleicht sogar sehr gut. Also wir möchten euch also auch wirklich darauf oder auch dazu ermutigen, uns also auch zu schreiben. Wenn wir am Ende der Sendung noch unsere Zahlen ziehen, könnt ihr auch Vorschläge machen, welche Serie wir aus dem Jahr dann vorstellen können, aber dazu dann am Ende der Sendung nochmal entsprechend mehr. Wir haben uns vorher abgestimmt. Tobi möchte heute anfangen mit seiner Serie. Richtig. Eigentlich ist es so, dass wir darüber im Unklaren sind, was der jeweils andere in dieser Sendung macht. Dadurch, dass wir die Sendung halt schon mal aufgenommen haben und dann verloren gegangen ist, weiß ich jetzt leider schon, was Tobi macht, aber... Letzte Folge habe ich ja das Jahr 88 gezogen und ich hatte tatsächlich Glück, denn eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit, und zwar ALF, startete in Deutschland nämlich am 5.01.1988, also so ganz knapp kam das in mein Jahr rein. ZDF bis zum Frühjahr 1991. Dann wurde das nochmal alles in Deutsch einmal einen ganzen Durchlauf von allen vier Staffeln auf RTL Nitro 2014 gezeigt. Zwischendurch nicht mehr? Nein. Glaube ich nicht. Es wird andauernd wiederholt. Also bei Wikipedia stand jetzt nichts mehr dazu. Wie gesagt, vier Staffeln, 102 Folgen. Die Idee für die Serie hatte Paul Fasco. Der war auch der Synchronsprecher von ALF im Amerikanischen. Die meisten Schauspieler, die da mitgespielt haben, dieser Max Wright, der hat Will gespielt in der Serie. Der hatte nur Nebenrollen in zum Beispiel Soul Man oder ein Sommernachtstraum. Dann entschieden. Bei allen Schauspielern stand halt wirklich als Aushängeschild in deren Karriere, dass die bei ALF mitgespielt haben in deren Rollen. Gut. ALF steht auch für außerirdische Lebensform, im Englischen Alien Live From. Life Form. Englisch for Runaways. Tobi rennt Englisch zum Wegrennen. Ja, Tobi rennt gleich weg. 1996 gab es noch einen Film von ALF, der kam in Deutschland im Kino. Dann gab es noch eine Zeichentrickserie von ALF, die hieß ALF im Märchenland, die erschien 1988. Ja, also wie gesagt, das war damals wirklich meine Lieblingsserie. Ich habe auch nur positive Erinnerungen an die Serie. Allein die erste Folge, wo er dann mit seinem UFO in die Garage der Tenners reinkracht und möchte die Katze essen. Das hat den Eltern nicht so gut gefallen. Nee, eigentlich nicht. Dann fand ich das auch immer wirklich dann so diese Verbindung mit Lucky. So, weil ALF war ja so gesehen zweites Haustier. Ja. So wirkt das für mich früher immer. Weil der auch so haarig und flauschig war. Kate mochte ALF nie wirklich. Das war immer so ein sehr angespanntes Verhältnis. Auch wenn sie manchmal geknuddelt hat. Aber ALF war sowas wie der Bruder von Brian für ihn. Weil die hatten schon eine sehr gute Bindung zusammen. Auch viele unternommen zusammen. Haben die Sesamstraße geguckt. War auch immer sehr spannend, wenn ALF fast erwischt worden wäre. Beispiel von den Ogmonics. In der ersten Folge kam halt auch dann die NSA zu den Tenners. Ich hatte dir mal erzählt, dass ich 7 Stunden ALF auf Videokassette hatte. Also auf 2 Kassetten. Und ich habe die rauf und runter geguckt. Ich hatte so viel Spaß daran. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass es so viel Comics und Merchandise gab. Natürlich habe ich das schon auf dem T-Shirt gesehen und auf einem Button. Aber du hast anscheinend einen Comic. Ich habe einen Comic. Ja, euch darf was sagen. Genau. Ich habe hier, da habe ich auch schon mal bei Nerd drüber gesprochen, ein Buch davon, das ist bei Bastei auf Deutsch erschienen. Also auch schon relativ, also Ende der 80er Jahre auch schon. Und da sind teilweise halt Nachdrucke drin von alten Marvel-Comics. Ja, keine Ahnung. Da habe ich aber auch in der Internet schon mal drüber geredet. Kann man im Zweifelsfall nochmal nachreichen. Ich weiß nicht, welche Folge das direkt war. Weiß nicht, vielleicht war es Folge 15 oder so. Oder ja, 15 muss es gewesen sein. Ja, es gab alles mögliche an Merchandising von ALF. ALF war damals so ziemlich das Größte an Comic-Figuren, was man so in der Zeit kriegen konnte, also wie gesagt auch eine Comic-Zeichentrickserie. Es gab eigentlich sogar 2 Zeichentrickserien, eine normale ALF-Zeichentrickserie, die vor der Zeit gespielt hat, bevor er zu den Tenners gekommen ist, und dann eben diese Märchenland-Serie. Also es waren, ich weiß auch nicht, ob die Märchenland-Serie nicht einfach nur noch eine weitere Staffel dieser TV-Serie war, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber es gab eben 2 verschiedene Arten von TV-Serie, genau. Was es dann noch gab, war, ja, in Anführungszeichen so eine Nachfolgeserie. Das waren die Space Cats und das war auch so eine Mischung aus Puppenspiel und Zeichentrick. Also da gab es am Anfang und am Ende gab es immer so Puppensequenzen, wo die Katzen dann eben in so einer Raumbasis oder in so einer Pop-Basis gewesen sind und dann so ihren nächsten Einsatz geplant haben. Und dann der Großteil der Folge ist dann eben durch Zeichentrick gemacht worden. Das war so ein typischer 90s-Cartoon, also auch nichts besonders Wichtiges, aber eben von den gleichen Machern, eben auch von Paul Fusco und genau. Und der Film ist einfach sehr losgelöst von den Serienfiguren, die kommen also in dem Film auch gar nicht vor. Also bis auf Alf selber ist da so fast keine Verbindung zu den Originalfilmen mehr zu sehen. Das wäre so, was ich dazu zu sagen habe. Ich fand, was du noch sagtest, ein Punkt, den ich noch aufgreifen wollte, war so die Beziehung Kate und Alf, die da sehr angespannt ist. Es gibt im späteren Verlauf der Serie, kriegen die ja dann noch das Kind. Also die haben ja schon zwei Kinder, eben Lynn und Brian, und kriegen einen kleinen Eric. Und Kate macht sich natürlich Sorgen, dass Alf nicht irgendwann anfängt, das Kind zu fressen oder sowas. Und dann gibt es eben diese eine epische Folge. Die haben alle Termine, werden schnell weggerufen, sind beruflich eingespannt und der Einzige, der sich noch um das Kind kümmern kann, ist eben Alf. Plötzlich stellt Alf fest, dass er also zum Babysitter geboren ist. Und Eric und Alf freunden sich dann auch sehr stark an und Kate sieht eben, dass Alf auch Verantwortung übernehmen kann und nicht nur dieser zerstörerische Außerirdische ist. Eine weitere Highlight-Folge fand ich die eine Folge, wo er zurück sollte auf seinen Heimatplaneten, wo seine Kumpels ihn abgeholt haben. Und was ich in der Folge besonders cool fand, dass du da eben auch Rhonda gesehen hast, seine Freundin. Also noch weitere Figuren, die halt eben auch wie Alf waren, auch Mel Macchiana. Die Folge fand ich sehr schön und eben, dass man als Kind natürlich die Folge gesehen hat und dachte, Alf ist weg und die Serie ist zu Ende und dann kam er dann ja doch wieder zurück zu den Tenners und die Folge fand ich sehr schön. Welche Folge mir sehr negativ aufgefallen ist, also in Erinnerung geblieben ist, ist die letzte Folge. Ich weiß gar nicht, was ich die gesehen habe, letztes Jahr. Das hat mir echt im Herzen wehgetan, weil Alf ja von dieser NSA oder Area 51 oder was auch immer das sein soll, mitgenommen wurde. Alf möchte ja gar nicht weg von denen so. Nee. Und ich hatte auch echt Angst, so, okay, was passiert jetzt mit Alf? Obwohl die Serie ja schon so lange nicht mehr lief. Eigentlich, also die ist ja schon längst vorbei. Ah, wann hast du den Film zum letzten Mal gesehen? Ich hab den Film auch gar nicht gesehen. Du hast den Film noch nie gesehen? Mhm. So. So, den schreiben wir uns hier mal auf. Alf, der Film. Das hören Sie dann demnächst in Nerd, Nerd, Nerd. Gerne. Nächstes Mal alles, worauf ich mich freuen kann. Gut. Wir kennen Alf übrigens auch aus dem Film Comic Stars gegen Drogen. Den wir in der Vorfolge gesehen haben. Genau, da ist er eben auch aufgetreten. Eben als, weil er da auch eben schon als Cartoon-Figur mit diesem Hawaii-Hemd zu sehen war, glaube ich. Und das ist eben 1:1 aus der TV-Serie. Dieses Hawaii-Hemd ist ganz typisch für ihn. Der rennt da eben nicht nackig rum. Später in der Serie sieht man ihn manchmal auch so im Kapuzenpullover nochmal oder in irgendwie so einem Pulli oder irgendwie sowas, wenn er Klamotten trägt. Aber so die erste Zeit war er eigentlich immer nackt. In Anführungszeichen war halt, oder noch Fell hatte. Aber später hat er dann auch mal wieder Klamotten angezogen. Was ich persönlich irgendwie auch nachvollziehbar finde, warum soll er keine Kleidung tragen dürfen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Oder hast du erst gesagt? Ich habe hier nichts mehr hinzuzufügen. Wollte ich nicht mehr hinzufügen. Gehen wir jetzt in die Werbung. Die neuen Transformers sind da. Die Triggerbots kämpfen gegen die Triggercons. Wenn sie aneinander geraten, kämpfen sie bis zum Umfallen. Transformers! Ein neuer Optimus Prime ist da. Powermaster Optimus Prime ist der größte Held aller Zeiten. Wenn man seinen Nebulon in einen Motor transformiert, verwandelt er sich zum Super-Roboter. Für Königsberger Klopse, da vergesse ich mich für. Das ist mein Leibgericht. Na Maultaschen, seit dem Urlaub damals im Schwarzwald sind die mein Leibgericht. Das ist mein Leibgericht. Mein Leibgericht sind Makaroni mit Käse, da esse ich immer ganz schnell. Das ist mein Leibgericht von Iglo. Die neuen Pretenders sind da. In den Autobot Pretenders versteckt sich ein Transformer, mit dem sie Seite an Seite kämpfen. Aber auch die Decepticons haben Pretenders. Jetzt auch als Comicheft und auf Videokassette. Die Original Hasbro Transformers. So, das war die Werbung. Werbung Ende! Zurück bei der Kinderstunde, dem Podcast. Ich hatte eigentlich das Jahr 1985 gezogen und habe mich super gefreut, weil das mein Geburtsjahr ist und yay, und habe dann geguckt, hatte mir natürlich auch, also ich habe mir vorher eine Liste gemacht mit den Jahren, was ich ungefähr besprechen könnte, habe da also ganz, ganz viele Serien aufgeschrieben und habe dann in das Jahr 1985 geguckt und dann also in der Liste was aufgeschrieben, wo ich dann dachte, ja, irgendwie kann ich da gar nichts zu sagen. Das war ganz faszinierend, beziehungsweise nicht viel. Ich hätte genau drei Sachen erzählen können, nämlich, dass ich die sehr gerne geguckt habe, dass ich als Kind einen Aufkleber von dieser Figur auf Kindergartenbeutel hatte tatsächlich und dass es zu dieser Serie jetzt demnächst, ich glaube im nächsten Jahr, ein Remake gibt, was auf Netflix versendet werden soll. Das war alles, was ich zu dieser Sendung hätte sagen können, weil ich keine aktiven Erinnerungen mehr habe an diese Serie. Es handelt sich dabei um Danger Mouse. So, im Prinzip wäre die Sendung jetzt zu Ende. Wir könnten noch mal ein paar Karten ziehen, weil auch du dann zu dieser Serie gar nichts sagen kannst. Ne? Du hast sie auch noch nie wirklich gesehen, oder? Mm-mm. Nee. Und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, ein bisschen zu cheaten. Das soll nicht zur Gewohnheit werden. Es ist auch nicht wirklich cheaten, sondern es ist, ich sag mal so, ich habe die Regeln, die wir uns selber aufgestellt haben, so ein bisschen gedehnt. Ne? Und Regeln sind ja da, das wissen wir, um sie zu brechen. Ich möchte über die Transformers reden, die eigentlich erst im Jahre 1989 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen sind. Vermeintlich. Denn eigentlich waren sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen bereits 1985. Übers Kabelfernsehen konnte man sie bereits empfangen und da sind sie in dem Jahr eben noch im Originalton gelaufen. Das heißt, im Grunde genommen hätte man 1985 die Transformers schon sehen können. Das ist so ein bisschen jetzt so eine Zurechtbiegung, aber wenigstens haben wir jetzt ein vernünftiges Thema. Ist ja auch was Feines, ne? Vor allem, da können wir beide viel zu sagen. Richtig. Das können wir auch deswegen sagen, weil wir haben die Sendung schon mal aufgenommen. Die Serie The Transformers lief in Amerika im Jahre 1984 bis 1987, wie gesagt, ab 1989, April 1989, dann entsprechend auf RTL. Entwickelt wurde die Serie von Hasbro und Tomy, Takara Tomy in dem Fall. Hasbro ist die größte amerikanische Spielzeugfirma. Takara Tomy, wie sie heute heißt, so ziemlich das größte japanische Spielzeugunternehmen, auch mit einer großen Videospielabteilung entsprechend. Und ebenfalls an der Entwicklung der Serie beteiligt war eine unbedeutende kleine Firma namens Marvel. Kennt man eigentlich gar nicht mehr. Nee. Nee, sagt keiner, ne? Spider-Man hieß der, glaube ich. Und ja, dann Iron Man. Der war sehr ironisch, habe ich gehört. Mhm. Und danach haben die noch so einen Comic gehabt, der auf hoher See gespielt hat. Das war Kapitän Amerika. Genau. Das muss irgendwas mit Schiffen und Piraten gewesen sein. Nein, natürlich kennt jeder Marvel. Jeder war schon mal im Kino, hat einen Marvel-Film gesehen. Und Marvel war eben damals mit seiner Fernsehabteilung sehr groß im Geschäft in den 80er, 90er Jahren und hat eben auch viele Sachen produziert für außenstehende Firmen, für Lizenznehmer und Geber und hat dann eben in Zusammenarbeit mit diesen beiden Spielzeugfirmen dann also nicht nur die Transformers-Serie entwickelt, sondern eben auch noch G.I. Joe und andere Geschichten. Die Animation der Serie wurde zuerst von Toei Animation übernommen. Das ist auch eine japanische Produktionsfirma. Die haben auch unbedeutende Sachen gemacht wie Dragon Ball und weiß ich nicht, Sailor Moon und sowas, kennt auch kein Mensch. Und, ne, ich meine, diese kleinen Firmen heutzutage. Echt, das sind kleine Zeichenstudios. Und später ist das dann übernommen worden von Acom, ich glaube Südkorea kommen die oder aus Korea grundsätzlich. Es gab zuallererst auch, um das zu testen, das Franchise, eine dreiteilige Miniserie von Toei. Und als man dann gemerkt hat, dass das gut zieht, hat man dann 98 Episoden davon produziert und das in 4 Staffeln. 1986 gab es dann dazu noch einen Kinofilm, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, der im Kino gelaufen ist. Auf jeden Fall einen längeren Animationsfilm namens The Transformers The Movie, also auch extrem einfallsreicher Titel. Der wurde 1994 dann synchronisiert von RTL und dann eben auch im Fernsehen versendet. Jim Shooter, der damalige Chef von Marvel, hat dann mit Dennis O'Neill angefangen, an diesem Konzept zu arbeiten, eben die Transformers dann auch zu entwickeln, die Charaktere zu entwickeln, das ganze Konzept der Serie zu entwickeln. Dennis O'Neill konnte dann allerdings mit seinem Konzept Hasbro nicht so ganz überzeugen. Was mich ein bisschen wundert, weil Dennis O'Neill wirklich ein extrem guter und auch maßgeblicher Comic-Autor dieser Zeit ist tatsächlich. Und jedenfalls wurde das Ganze dann in einem Schnellverfahren noch an einen anderen Autoren gegeben, der dann an einem Wochenende das Konzept dann eben entwickelt, was wir heute als Transformers eben auch kennen mit den ganzen Charakteren und Figuren und Stories. Ja, und das Spielzeug, auf dem die ganze Serie basiert selber nochmal auf einer Abwandlung von anderen Spielzeugen aus Japan. Also das Konzept dieser verwandelnden Roboter in Autos und umgekehrt, das hat sich Hasbro aus Japan abgeguckt. Und die Inspiration für dieses Spielzeug wiederum kommt von den G.I. Joe-Figuren. Also ist das Ganze so ein Zirkelbezug auf sich selber, das ist total abgefahren. Und die haben natürlich die Idee von dem Citroën C4, der dann sich von einem Citroën in einen tanzenden Roboter wandeln konnte, der konnte Breakdance. In der Serie geht's, also wie schon gesagt, um Roboter, die sich in Autos und Panzer und Flugzeuge und Hubschrauber verwandeln können. Da gibt's einmal die Autobots, das sind die Guten. Und dann gibt es auch die Decepticons, das sind die Bösen. Und die kämpfen gegeneinander. Und das ist die Transformers. Das ist alles. Also darum, das ist das. Schwarz und Weiß. Und die erleben halt Abenteuer. Und deren Anführer ist Optimus Prime. Und dann gibt es noch ein paar andere. Da gibt es noch irgendwie Megatron auf der bösen Seite. Und dann gibt es noch so einen Typen namens, ich glaube, der hieß Widowiki. Die Figur kennt man aus dem Film. Allerdings ist die Originalfigur erst nochmal ganz anders mit Vornamen. Also eben dieser Widowiki, der so als menschliche Bezugsperson eben entsprechend in dieser Serie drin ist. Das ist im Grunde genommen das, was man über die Serie sagen kann. Das ist ein bisschen komisch, weil wirklich großartig was hergeben auf den ersten Blick tut das Konzept nicht. Allerdings hat man über die Jahre immer wieder versucht, so diese Hintergrundgeschichte, woher kommen die Transformers, wer hat die Transformers auch gebaut oder ist das wirklich natürliches Leben, das hat man dann natürlich versucht auszubauen und da also wirklich so eine Legende hinter den Figuren zu schaffen. Und das ist in Ansätzen ziemlich episch, weil man natürlich eine Geschichte hat, die bis zu den Dinosauriern zurückreicht, weil damals dann auch die ersten Transformers auf der Erde gelandet sind und auch tatsächlich ein Krieg ist, der im Weltraum schon seit mehreren tausend Jahren, mehreren Millionen Jahren vielleicht sogar schon herrscht. Und es gibt ein paar Folgen, die also wirklich auch damals schon in dieser ersten Serie schon viele dieser Konzepte, dieser Legenden auch tatsächlich aufarbeitet. Die Serie ist komplett in Großbritannien auf DVD erschienen. Die deutschen Episoden wurden so ein bisschen zufällig und sinnlos durcheinander auf DVD veröffentlicht. Es gibt so drei oder vier Volumes. Die Serie ist schon nicht in der richtigen Reihenfolge im Deutschen bei RTL gelaufen. Dann hat man für die DVD-Veröffentlichung das Ganze nochmal durch einen Fleischwolf gedreht. Das macht einerseits das Gucken sehr schwierig. Die Synchro ist mega schlecht. Das muss man einfach zurückbehalten. Und der Film wurde dann für die DVD-Veröffentlichung in den 2000er Jahren nochmal neu synchronisiert, da die RTL-Synchro nicht mehr aufzufinden war. Was ich aber auch nicht so besonders schlimm finde, weil wie gesagt, die Synchros dieser Serien in den 80er, 90er Jahren, die war in der Regel unterirdisch. Und dann hat man den eben für die DVD-Veröffentlichung nochmal neu synchronisiert. Auf der DVD ist dann aber auch dort die original amerikanische Tonspur drauf. Wie es damals üblich war, gab es dann zu der TV-Serie und zu dem Spielzeug eben auch Comics. Die sind dann natürlich auch direkt noch von Marvel mitproduziert worden, genauso wie die G.I. Joe Comics. Den ersten Band oder das erste Heft habe ich auch schon mal bei Nerd Nerd Nerd reviewed in einer Sendung. Genau, und die Transformers Comics waren auch ganz fest im Marvel-Universum verankert. Also es gibt hier eben, ich habe hier, weiß nicht, ob man das gut sehen kann, beispielsweise noch ein Cover. Da kämpft einer der Transformers gerade auch gegen Spider-Man. Das heißt, die Figuren waren also tatsächlich ganz, ganz fest im Marvel-Universum verankert. Das war damals einfach so üblich mit den ganzen Lizenztiteln, die Marvel gehabt hat. Die waren dann eben im Marvel-Universum in der Kontinuität, haben die eben auch Bedeutung gehabt entsprechend. Es gibt unter anderem auch einen Auftritt von einem Transformers-Charakter in Secret Wars 2. Da habe ich aber dann auch schon mal bei Nerd Nerd drüber gesprochen. Die aktuellen Verwertungsrechte für die Transformers-Serie hat schon seit etlichen Jahren IDW. Und die haben eben auch die Nachdruckrechte für die alten Marvel-Geschichten. Das heißt, wenn man da nochmal, weiß ich nicht, die ersten paar Hefte lesen möchte, dann kann man sich da bedienen. Und eben auch die erste Ausgabe von G.I. Joe kriegt man da innerhalb dieser 100 Penny Press. Das heißt, die kostet genau nur einen Dollar. Und da kann man einfach mal in diese Franchise reingucken. Ich fand die Comics okay, weil ich jetzt mit den Transformers auch nicht wirklich so viel verbinde. So, was es, glaube ich, ist, dass die Transformers schon so meine erste Fernseherfahrung waren. Aber das ist eigentlich auch so alles. Es gibt mittlerweile schon vier Kinofilme Und meiner Meinung nach sind die so ziemlich alle unguckbar. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo du da auch den Bezug dann hast zur Serie, ne? Mhm. Ich habe mit dem Film angefangen. Der erste Teil hat mir schon fast am meisten Spaß gemacht, von denen ich bis jetzt gesehen habe. Mit Shia LaBeouf. Und Megan Fox. Oh, Megan Fox. Ja, wir sind bei Transformers. Ja, der hat noch Spaß gemacht. Ich fand das ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das in der TV-Serie auch so war, also in dieser Anime. Dass dann irgendwie in dieser Brille von dem Opa von diesem Sam Witwicky dann halt diese Karte war, wo Megatron liegt. Nein, diese ganzen Science-Fiction-Elemente und dieses ganze Indiana-Jones-Gelaber, das haben die hinterher auf diesen Film draufgesetzt. Also das ist, ich will nicht sagen, dass es nicht im Film, nicht in der Serie drin ist, weil dazu kenne ich das Originalmaterial nicht gut genug, aber vieles davon haben die einfach in diesen Film eingebaut, um eine halbwegs nachvollziehbare Story zu entwickeln. Im Endeffekt war es ein Kriegsfilm. Ne? Ja, der hat auf jeden Fall der erste Teil am meisten Spaß gemacht. Der zweite war noch guckbar. Ja. Der dritte hat mir schon mal nicht so viel Spaß gemacht, ja, weil Shia LaBeouf immer noch dabei war. No, no, no! No, no, no, no! No, no! No, no, no, no, no! No, no! Ich bin gespannt, was du sagst, wenn ich sage, dass Megan Fox nicht mehr dabei war. Beim dritten Teil, der war ja nicht mehr da. Ja, okay, und im vierten Teil ist Mark Wahlberg dabei. Den Film muss ich noch gucken. Den hast du noch gar nicht gesehen, ne? Nein. Ich fand den vierten, also der vierte Teil war ernsthaft am schlimmsten, weil er die Fehler, die der erste Teil gemacht hat, wiederholt hat. Das war der erste Teil. Nochmal. Nochmal? Nochmal. Die gleichen Plots, der gleiche Storyaufbau. Zuerst kommt Optimus Prime oder einer von diesen Transformers, da kommt Bumblebee dazu und dann entwickelt sich das alles. Das war also in weiten Teilen war das der erste Teil nochmal. Aber mit, ne? Mit Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, weil der in Europa mehr zieht und Filme heutzutage in Europa mehr einspielen als in den USA selber. Also die amerikanischen Filmstudios haben erkannt, dass der europäische Markt wichtiger ist, oder der, nicht der europäische Markt, aber dieser National, das ist eben dieses oder Continental, ich weiß gar nicht mehr, wie die das genau nennen, auf jeden Fall gibt es diesen inländischen Markt, das ist der amerikanische Markt für die Hollywood-Filme, und dann gibt es den ausländischen Markt, das ist halt alles andere außer Amerika. Und inzwischen kommen 75% der Einnahmen von so einem Hollywood-Film oder von so einem Hollywood-Blockbuster aus dem Ausland. Und natürlich gehen die dann hin, und Mark Wahlberg ist im Ausland, also außerhalb von Amerika, eben wesentlich beliebter als in Amerika selber. Und dementsprechend haben die in den vierten Teil dann eben Mark Wahlberg reingesetzt. Was den ersten Teil angeht, habe ich eine ganz klare gute Erinnerung an den Film, weil ich den damals relativ spontan einfach mal auf einem Nachmittag im Kino geguckt habe. Ich hatte Urlaub, kann auch sein, dass Ferien waren, ich weiß es nicht mehr. Und bin dann sehr spontan nachmittags ins Kino gegangen. Das kostete mich damals 4 oder 5 Euro. War eine Digitalvorstellung. Wie gesagt, nachmittags um 2 Uhr, 2:30. Das war außer mir niemand im Kino. Ja, das ist vielleicht ein bisschen jämmerlich, dass ich keine Kumpels hatte, die da mit mir hingegangen wären, aber das war eine spontane Aktion und ich hatte diesen Film für mich alleine. Und ich fand den ersten Teil also wirklich grandios. Also mir hat der erste Teil sehr viel Spaß gemacht. Den zweiten Teil haben wir auch im Kino gesehen. Da war ich dann so mäßig begeistert von, der war aber noch in Ordnung. Und beim dritten Teil habe ich dann im Kino gesessen und so ungefähr nach der Hälfte den Fehler gemacht, innerlich, gedanklich so einen Schritt zurückzugehen und habe dann festgestellt, meine Fresse, was guckst du dir ja eigentlich gerade für einen gehobelten Bullshit an? Und hab dann in die restliche Stunde oder sowas schon keinen Bock mehr gehabt. Das war ganz, ganz schlimm. Den vierten Teil habe ich dann noch auf DVD geguckt, hab mir aus der örtlichen Stadtbibliothek ausgeliehen, weil ich gesagt habe, für den Bullshit gehe ich nicht ins Kino. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil so hat mich der Film gar nichts gekostet. Und ich konnte ihn halt trotzdem sehen. Hat mir halt genauso wenig Spaß gemacht im Prinzip. Ist natürlich bombastischer Blockbuster. Und Michael Bay halt. Michael Bay halt, genau. Man beschreibt das ganz, ganz gut mit Michael Bay, genau. Ich finde es, auf der einen Art finde ich es schön, weil so ein Franchise, was viele Leute aus ihrer Kindheit kennen, dann eben entsprechend auch noch lebendig gehalten wird. Ich kann gleich nochmal eben auf die anderen Serien eingehen. Also Transformers war ein Franchise, was eigentlich immer da gewesen ist. Es gab außer den ersten 4 Staffeln dann eben noch so Serien wie Victory, Generation 2, dann diese ganze Beast Wars Geschichte. Das waren irgendwie nochmal 4 Staffeln insgesamt. Irgendwie Beast Wars, Beast Wars Neo, dann Beast Machines. Beast Machines habe ich beide Staffeln sogar hier in der DVD-Sammlung. Das kann man eigentlich noch gucken. Diese ganzen Beast Wars und Beast Machines Serien sind diese CGI-Serien, wo man dann sich dazu entschieden hat, die Transformers eben dann auch in so einer relativ holprigen Spät-90er 3D-Animation zu machen. Das sieht sehr holprig aus. Von der Story her finde ich Beast Machines aber relativ gut. Also wenn man über diese sehr, sehr schlecht gealterte Animationsqualität hinwegsehen kann, ist das in jedem Fall auf jeden Fall noch guckbar. Dann gab es eine Phase, da waren es vorrangig Animes, also Armada, Energon und Cybertron, das waren so 3 Anime-Staffeln. Und dann kam eben mit Transformers Animated eine sehr cartoonig gezeichnete Staffel dazu. Und jetzt gibt's dieses Jahr eben entsprechend eine neue Staffel mit, also zum, ich weiß nicht wie viele Male, eine Staffel namens Robots in Disguise. Das ist so die die Bottomline dieses Transformers More Than Meets the Eye. Und dann Transformers Robots in Disguise. Ne? Also Roboter verkleidet. Und auf Deutsch war das, glaube ich, Transformers mehr als man mehr als man es sieht. Na, wie war das nochmal? Nee. Transformers sind mehr als man kapiert. Transformers Roboter gut maskiert. Autobots kämpfen für die Sieg über die bösen Kräfte der Decepticons. Oh. Ist kein Witz. Ach du Scheiße. Ja, ja, genau, so war das auf der deutschen Variante. Das war das deutsche Intro. Das war richtig schlecht. Das ist also ultra schlecht. Wie gesagt, also es ist ein, also die Original-Transformers-Serie ist ein Dokument ihrer Zeit. Das muss man heute mit Vorsicht genießen, wenn man sich für Transformers heute interessiert. Man kennt es durch die Filme, möchte den Comic dazu lesen, geht nach IDW. Ich weiß nicht, ob es schon deutsche Versionen davon gibt. Ich glaube fast nicht. Das heißt, ihr werdet darauf angewiesen sein, diese Transformers-Comics auf Englisch zu lesen. Und ja, die TV-Serien, die gibt's auf DVD, liefen auf allen möglichen TV-Sendern. Und ich kann mir vorstellen, dass die neue Robots in Disguise TV-Serie dann auch auf Super RTL, Disney Channel, weiß ich nicht, wer das produziert, Nickelodeon, kann ich mir gut vorstellen. Das lief viel auf Jetix. Jetix, ja, und dann damit ist es dann wahrscheinlich ein Disney Channel oder ein Super RTL. Also letzte Serie, wo ich es wirklich noch weiß, war Transformers Animated und das lief auch Super RTL. Ja, das wäre es eigentlich so zu dem Thema schon gewesen. Hast du noch irgendwie noch eine Frage, noch eine Anregung zu Transformers? Möchtest du dich jetzt auch in ein Auto verwandeln? Ja, je nachdem, was für ein Auto. Wenn ich das wie Bumblebee könnte, in so ein Ford Mustang, das wäre schon fein. Bumblebee war früher mal ein Käfer. Ich glaube, du wärst ja so ein Käfer, so ein gelber VW-Käfer. Nein. Ja. Du bist ein Radlader. Wir müssen noch Transmorphers gucken. Den schreibe ich mir hier auch mal eben auf meine unsichtbare Schreibmaschine. Oh, jetzt ist auch Papierstau. Das tut mir aber leid. So, und jetzt gehen wir in den spannendsten Teil unserer Sendung, nämlich die Ziehung des nächsten Jahres. Was wir und den Otto-Talent! Ja, gewonnen! Ist das meiner? Nee, das ist deiner. Ich wusste es, weil ich mach meinen Sack, lass meinen Sack doch hier nicht offen liegen. wir ziehen jetzt die Zahlen fürs nächste Jahr. Das funktioniert ungefähr folgendermaßen. Wir haben hier zwei so kleine Säckchen mit so Papierkärtchen drin. Und auf diesen Papierkärtchen stehen die Jahre, angefangen von 10 Jahre vor unserer Geburt und 10 Jahre nach unserer Geburt. In meinem Fall von 1975 bis 1995. Bei dir ist es? Bei mir wäre es ja, ja. 1984 bis 2004, weil ich ja 1994 geboren bin. Wir wollten aber so knallermäßig die 30 Jahre voll machen, also richtig. Von 85 bis 2005. Richtig. Deswegen mache ich von 85 bis 2005. Ne, haben wir also auch da gecheatet. Vielleicht wird es zur Gewohnheit, keine Ahnung. Cheat happens, ich will das auch bald. Ja, cheat happens. Richtig. Und außerdem, auch bitte. Und außerdem sind hier noch jeweils zwei Joker drin. Und sollten beide gleichzeitig einen Joker ziehen, gäbe es in der nächsten Sendung eine Sonderfolge. Ein Thema dieser Sonderfolgen, der zwei möglichen Sonderfolgen haben wir schon festgelegt. Ihr habt aber die Möglichkeit, selber nochmal ein Thema vorzuschlagen. Wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr dann am Ende der Sendung. Möchtest du noch erklären, was passiert, wenn du einer von uns einen Joker ziehst? Ja, Steffen, das würde ich sehr gerne. Das ist aber schön. Ja. Ja. Aufgabenteilung, weil ich muss ja auch viel reden. Richtig. Weil nicht, dass du den Podcast alleine machst. Das könnte ich aber. du redest sicherlich. Richtig. Vor allem, wenn das Mikro aus ist. wenn jetzt beispielsweise, ich ziehe jetzt einen Joker, dann darf Steffen sich eine schmerzerfüllte, leidende Strafe für mich ausdenken. Wahrscheinlich wird dann jeder Sendung nach Dora gucken müssen, keine Ahnung. Also auf dem Level ist das dann. Ja, ich wollte ihn wahrscheinlich Go Diego gucken lassen. Oder Kikaninchen oder irgendwie sowas. Kikaninchen. Dippidab. Oh Gott. Und jeder kennt es von uns beiden, ne? Das ist ganz schlimm. Ja. Auf jeden Fall, und dann kommt dann natürlich danach der Joker wieder da rein. So erhöhen sich natürlich die Chancen, dass wir beide gleichzeitig einen Joker ziehen. Weil natürlich nach und nach die Kärtchen verschwinden und die Anzahl der Kärtchen immer geringer wird. Genau. Möchtest du anfangen zu ziehen? Ich wollte noch gerne was sagen. Ach, du möchtest was sagen? Du noch okay. davor schnell, bevor du gleich sagst. Möchtest du was sagen? Möchtest du was sagen? Ich will nur was sagen. Auch hier könnt ihr uns natürlich Vorschläge machen, wie ich Steffen oder er mich am besten foltern kann. Das Problem ist, ich habe den Zugang zum E-Mail-Postfach. Ja, aber so viel wie darüber ist und wenn er ein fairer Sportsmann ist, muss ich mir was eigentlich überlegen. Aber ihr könnt uns auch dann über die verschiedenen Kanäle nochmal schreiben. Das ist kein Problem. Wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Das habe ich schon mal gesagt, oder? Ich war immer noch nicht fertig. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich will noch was sagen. Sag doch nochmal was. Ich sag noch was. Also falls euch irgendwas auffällt, was euer kleiner Bruder, eure kleine Schwester guckt und ihr denkt euch, mein Gott, was sollen die Kinder damit? Schickt uns am besten den Titel der Serie. Und wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Déjà-vu. Möchtest du jetzt ein Kännchen ziehen? Ich habe meinen Sack wieder zugedreht. Oh mein Gott. Das schreit nach dem Titel der Sendung. Ich hab meinen Echt so? Wieso hast du jetzt Knoten reingemacht? Soll ich habe meinen Sack schon offen. So, ich ziehe jetzt einfach. Wir haben die Sendung ja schon mal aufgenommen. Deswegen haben wir eigentlich schon gezogen. Wir haben beim letzten Mal, das sind zwei Kärtchen. Vielleicht ziehe ich jetzt deine Zahl von letzte Woche und du meine. Achso, hast du den richtigen Säckchen? Hast du das dazu überprüft? Ja, ne? Ja. Tommy Wiebel? 1989. I've been looking for freedom. Wurde es jetzt 88 gehabt, ne? Ja. Ja, verflucht. Warum? 1900. Ja, ich dachte, das wäre jetzt die gleiche Zahl gewesen. 1989. Was haben wir da? 1993! Und Tobi hat 1993 gezeichnet, gezogen. Bingo! Bingo! Ja, Frau Müller, jetzt dürfen Sie eine Reise gewinnen. Das ist aber schön. Ins Altersheim. Hoch, da war ich schon lange nicht mehr. Ich bin gestern rausgelaufen. So, das heißt, im nächsten... Das schmeißt du bitte in den Müll. Das nächste Mal machen wir dann in dem Fall... Das schmeißt du bitte in den Müll. Jetzt ist es schmeißt du halt immer noch in den Müll. Beim nächsten Mal dann eben die Jahre 1989 und 1993. Wenn ihr Vorschläge an uns habt, hast du einen Twitter-Account? Ich sollte mal wieder einen einrichten. Ich kenne das Passwort zu dem nicht mehr. Ja, dann richte ich mal einen neuen ein. Ich verlinke Tobis Twitter-Account, sobald einen hat, aber auch in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr im Beitrag auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Aber auch da bin ich im Moment am Überlegen, ob wir nicht auf Tumblr umziehen, weil das ein bisschen anders wird, anders ist, da auch zu veröffentlichen. Aber da nochmal später zu, sollte es dazu kommen, womöglich eher in der Nerd-Nerd-Nerd-Solo-Sendung. Danke, Tobi, für die schöne Sendung. Ich danke Ihnen, Herr Großmann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auch ohne Credits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten uns zu erreichen findet ihr auf nerdnerdnerd.globsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen. Im Podcast geht es darum zu reden. Ja, aber wenn ich dann nur hübbede rauskomme, dann bringt das nicht viel. Mit dem Inhalt konnte man eine Zeichentrickserie machen, also von daher...